Wenn die Welt sich in die falsche Richtung dreht und der Wind die falschen Worte zu mir weht, wenn die blaue Pille ohne Wirkung bleibt und das Ich auf meinen Nährtrübsinn treibt, wenn der Regen, der nichts sonst so heiter macht, dann bist du meine Insel, wo wirst du mein Ziel. Es liegt zurück auf Kurs und wieder zurück ins Spiel. Dann legst du mir Gedanken über die Ziel. Ein Rettungsvoller Film in meinem Medizin. Beach,